Die Templer lehnen nur den Gekreuzigten ab, nicht aber das Kreuz. Bei ihren Einweihungszeremonien fordern gleichermaßen die Katharer als auch die Templer den Anwärter auf, seinen alten Glauben an Christus Jeshua, an die Kreuzigung abzuschwören. Wir weisen erneut darauf hin, dass es sich hier nicht um das Symbol des Kreuzes handelt. Die Katharer tun dies in ihrem Ritus des Consolamentum, worin sie die römisch-katholische Taufe, bei der der Eingeweihte zum zweiten Mal geboren werden soll, Aria bedeutet auch zweimal Geborener, austilgen. Die Templer hingegen tun dies vor einem christlichen Kreuz. Es war dies eine der Beschuldigungen, welche sie nicht ableugneten. Die Zeremonie wurde abgehalten neben einem Bildnis des geheimnisvollen Baphomet, dem zweiköpfigen Götzen, zweiköpfig wie Shiva, einer alchemistischen Figur des Androgyn, in der Form des Shiva als Ardhana Rishvara, als Abraxas und auch als Luzifer, dem atlantischen Christus. Baphomet war schwarz. Alkima ist von Kem, schwarz, abgeleitet, dem alten Namen des Landes Ägypten, der schwarzen Erde Ägyptens. Das arabische Al wurde später als Beiwort hinzugefügt. Der Katharismus und das Templertum sind offensichtlich nachträgliche Versuche des Gnostizismus, sich gegen das in Rom intronisierte dogmatisch-semitische Christentum des Paulus zu behaupten. Eine dramatische Kraftanstrengung zugunsten eines solarkosmisch initiierten Christentums, um den Strom des Geistes in die der Verstofflichung des Kali-Yuga entgegengesetzte Richtung zu lenken. In jüngeren Zeiten haben nur Meister Eckhart und C.G. Jung die Forderung erhoben, die stagnierenden Gewässer durch den Zufluss reiner Strömungen des alten gnostischen Christentums zu erneuern. Vor kurzem noch fehlte es an ausführlichen Beurkundungen über den Gnostizismus. Die wichtigsten Texte sind seinerzeit verschwunden. Nur verstümmelte Schriften sind übrig geblieben. Die Schrift Pistis Sophia ist eine Zusammenfassung dreier verschiedener, im Jahre 1851 in Ägypten aufgefundener Texte. Neue Urkunden wurden im Jahre 1940 ebenfalls in Ägypten gefunden. Sie gelangen 1950 in das Institut Jung in Zürich und werden 1974 ins Englische übersetzt. Die Arbeit ist noch nicht zu Ende geführt worden. Unter diesen Urkunden befinden sich das Thomas-Evangelium und das Buch des Thomas. Diesbezüglich ist es interessant, darauf hinzuweisen, was Amber Lyons über Apostel Thomas sagt. Einen solchen Apostel hat es nie gegeben. Thomas, Taoma, bedeutet im Hebräischen doppelt. Im Altertum gab es keinen Eigennamen Thomas. Es gab wohl ein Double des Jeshua, einen zweiten Jesus, nach Meinung Amber Lyons sein Zwillingsname, mit dem die Erscheinungen nach seinem Tode benannt werden. Er wird von Petrus als Sklave verkauft und gelangt vielleicht bis nach Indien zur Malabarküste, wie die Legende verkündet, und besteht in den kirchlichen Schriften unter dem Namen Apostel Thomas weiter. Das gnostische Thomas-Evangelium, das in seinem Gehalt esoterisch ist, hat man wohl für das Evangelium des Doppelten, des Astralkörpers, des Taoma gehalten. In der Esoterik Israels ist der Messias kein stoffliches Wesen, sondern ein innerer Körper, ein ins Innere eindringendes Wesen, eben ein Taoma. Gustav Meyring macht von dieser alten hebräischen Vorstellung Gebrauch und verwendet sie beim Golem, seinem gleichnamigen Roman. Um festzustellen, dass der Katharismus mit der gnostischen Richtung übereinstimmt, rufe man sich die Erklärung des Gnostikers Marcion ins Gedächtnis zurück. Christus hat mit Jehova nichts zu tun. Das Alte Testament ist unsittlich. Christus ist der Sohn eines unbekannten Gottes der Liebe. Alle Propheten bis hin zu Johannes dem Täufer sind Gefolgsleute, Akolyten des falschen Gottes Jehova. Für die Gnostiker ist der Heilige Geist weiblich, dargestellt durch eine Taube. Es ist diese Wesenheit, die das All erschaffen hat, aus der es hervorgeht. Es ist die Sophia. Die Taube ist das katharische Sinnbild und Sophia und Gleisa ist ihre Weihestätte, ihre Gleisa der Liebe. Der alexandrinische Gnostizismus ist ein kosmisches, solares Christentum, das seine Anfänge in den ersten Jahrhunderten dieses Zeitalters hat, in dem sich griechische Philosophen die eleusinischen Mysterien, die Mysterien des Hermes und das seit Jahrhunderten bereits im Hinduismus, in der Trika-Philosophie von Kaschmir, im Sankhya-Dualismus, in dem der Yoga von Patanjali seinen Ursprung hat, miteinander vereinigen. Der Gnostizismus ist fast immer dualistisch, was auch für die Anhänger des Zarathustra und die Manichäer und bestimmt auch für die Katharer und die Templer zutrifft. Der Hitlerismus ist ebenfalls ein Gnostizismus mit Abweichungen und mit einer ebenso wenig bekannten Esoterik wie diejenigen der Katharer und der Templer. Es ist nicht möglich, sich einen einzigen Gott vorzustellen, ohne auch ein Prinzip des gegensätzlichen Bösen in Betracht zu ziehen. Nimmt man das Vorhandensein vieler Götter an, dann wird man die gleiche Anzahl von Dämonen entdecken. Es kann sein, dass das Prinzip des Bösen in den höheren Ebenen der Emanation keine Wirkung mehr ausübt, oder aber dass Gott ein bestimmtes Verhältnis zu seinen Antipoden, seinem Gegensatz herstellt, was für alle diejenigen, welche sich auf den niederen Ebenen der Verstofflichung bewegen, unverständlich ist. An einem gewissen Punkte wird dann die Offenbarung von Abraxas möglich, wo Gott und Dämon zusammenwirken. In gewisser Weise richtet sich Gott darauf ein, mit seinem Widerpart zu leben, um vielleicht eines Tages mit Hilfe des Menschen ihn überwinden zu können. Am Ende wird der Widersacher erlöst werden. Am Ende, das heißt jetzt, immer. Das wusste auch Meister Eckhart.